Als der Krankenpfleger Danny sein Handy bringt, ist es zu 5% geladen. Das müsste reichen. Hören Sie zu, Chuck. Holen Sie die Nachtschwestern, Karen und die andere, die Blonde, weiß nicht mehr, wie sie heißt, und gehen Sie mit ihnen runter in den ersten Stock. Was? Wieso? Vertrauen Sie mir einfach. Es ist nicht mehr viel Zeit. Danny wirft einen Blick auf den Wecker, der auf dem Nachttisch steht. 2:10 Uhr. Chuck ist in der Tür stehen geblieben und sieht ihn stirnrunzelnd an. Los, es geht um Leben und Tod, das ist kein Scherz! Das kommt doch nicht etwa von den Schmerzmitteln, oder? Glauben, denkt Danny, es geht nur darum, ob man glauben kann. Ist doch so, oder? Nein, erster Stock, Sie und die beiden anderen. In einer Stunde ist es vorbei, so oder so. Bis dahin müssen Sie weg von hier, damit Sie in Sicherheit sind. Danny ruft seine Kontakte auf. Einen Moment lang hat er furchtbare Angst, Davis dort nicht zu finden, weil er vielleicht nur gemeint hat, ihre Nummer von der Visitenkarte übertragen zu haben. Aber sie ist vorhanden, und während er drauf tippt, hofft er inständig, dass sie ihr Handy nicht ausgeschaltet hat. Es klingelt 4-mal, dann ein 5. Mal. Als er schon verzweifelt, hebt sie ab. Schläfrig wie sie ist, hört sie sich menschlicher an denn je. »Hallo? Wer...« »Danny Coughlin«, sagt er. »Wachen Sie auf, Inspektor Davis. Hören Sie gut zu. Ich hatte wieder einen Traum, aber diesmal war es eine Vorahnung. Verstehen Sie?« Eine Weile lang schweigen. Als sie antwortet, hört sie sich wacher an. »Meinen Sie, er kommt hierher? Falls sich nichts ändert, werden im Flur Schüsse fallen. Wahrscheinlich im Stationszimmer. Schreie. Dann ist er hier. Gekleidet wie damals, als ich ihn zum ersten Mal in der Schule gesehen habe. Schwarzes Sakko, Blue Jeans. Nur war er damals nicht bewaffnet. Diesmal ist er es.« »Ich informiere sofort die Polizei«, sagt sie. »Aber wenn das ein schlechter Scherz sein sollte, höre ich mich denn so an?« Das schreit er beinahe. »Die Polizei kommt bestimmt nicht. Die hat er auf irgendeine falsche Spur geschickt. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß. Es war nämlich nicht in meinem Traum, aber ich...« »Das passt zu ihm«, sagt sie. »Wenn es wirklich auf Sie abgesehen hat, ja, das passt zu ihm.« Jetzt klingt sie ganz wach. »Ich rufe die Kollegen in Dundee und Pawnee Rock an und fahre dann sofort los. Ich bin bei meiner Schwester, von da sind es nur 6 Meilen bis zum Regionalkrankenhaus.« Der zweite Traum ist ebenso klar in Dannys Gedächtnis gespeichert wie jener von der County Road F, der Texaco-Tankstelle und dem unablässigen Klirren der Preisschilder an ihrem rostigen Pfosten. So real wie der Hund und der ausgebuddelte Arm. Am Stationszimmer sind Schüsse gefallen, nein, die werden fallen, gefolgt von einem einzigen Schrei. Dem Schrei eines Mannes. Also handelt es sich wahrscheinlich um Chuck, den Krankenpfleger, und dann wird der Mann in dem schwarzen Sakko und den schlabbrigen Jeans in seiner Tür stehen, bedrohlich, mit seiner merkwürdigen spitzen Haartolle, umgeben von weißer Haut und seinen in den Höhlen liegenden erschöpften Augen. »Für die arme Miss Yvonne«, wird er sagen, während er die Waffe hebt, und gerade als er abdrückt, dreht Danny auf dem Kissen den Kopf zur Seite und sieht den Wecker auf dem Nachttisch. »Ich hab dem Pfleger gesagt, er soll mit allen in den ersten Stock gehen, aber die tun das nicht. Ich kann sie da hinten hören. Die glauben mir nicht, genau wie er, genau wie sie.« In seinem Traum hat er auf den Wecker geblickt. Jetzt blickt er ebenfalls darauf. »Vergessen Sie Dundee und Pawnee Rock, Inspektor. Das ist beides zu weit weg. 1:58 wird der erste Schuss fallen. Das heißt, Sie haben 39 Minuten Zeit, etwas dagegen zu tun.«